Father, we thank you for what a special message from Pastor Mike tonight. Vater, wir danken dir für die spezielle Botschaft von Pastor Mike heute. And Lord, we pray that you would just cause the light within us to just glow even more. Und wir beten, dass das Licht in uns noch größer scheint. Father, really give us hearing ears tonight. Und wir bitten dich um hörende Ohren heute. And Lord, we pray that you would really bless Pastor Rob as he gets ready to come back. Und wir beten, dass du auch Pastor Rob segnest, während er sich vorbereitet, zurückzukommen. Thank God he's coming back within a day. Wir danken Gott dafür, dass er zurückkommt. Lord, bless Mary as she's coming back. Und wir beten auch für die Mary, dass sie wieder heil zurückkommt. Thank God she's coming back. Und wir danken auch Gott, dass sie zurückkommt. Just really bless them. Und segne sie besonders. And Father, we pray that you would just bless these words now in your precious son's name. Und wir bitten, dass du diese Worte besonders segnest im Namen deines wertvollen Sohnes. Okay, Romans 8. Amen. Römer 8. Verse 15. Vers 15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. But you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Okay, turn with me to Galatians. Jetzt gehen wir in den Galaterbrief. Das ist vor dem Epheser. Chapter 4. Kapitel 4. Galatians chapter 4. Galater 4. Verse 6. Vers 6. Once I hear the paper stopping, and then I know it's time to go. Wenn ich weiß, dass das Rascheln aufhört, dann weiß ich, ich kann weitermachen. And because you are sons, und weil ihr Söhne seid, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. Sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, crying out, Abba, Father. Der da ruft, Abba, Vater. Now turn with me to Mark chapter 14. Jetzt wollen wir ins Markus Evangelium 14 blättern. That's in the New Testament. Das ist im Neuen Testament. Not the Old Testament. Nach dem Matthäus. Mark was not one of the patriarchs. Markus Evangelium. Markus war nicht einer der Patriarchen. If you were wondering. Falls du dich wunderst. It's great to have our newlyweds back over here. Es ist schön, unsere frisch Verheirateten zurück zu haben. Da sind sie. Da winken sie schon. Okay, enough clapping. Come on, come on. Let's get back to church. Kein Klatschen. Okay, verse 36. Vers 36. And he said, Abba, Father. Sagte Abba, Vater. All things are possible for you. Alles ist dir möglich. Take this cup away from me. Nimm diesen Kelch von mir weg. Nevertheless, not what I will, but what you will. Doch nicht was ich will, sondern was du willst. Now it's interesting, these three verses. Es ist interessant, diese drei Verse. These are the only three verses where you see this very interesting word in the New Testament. Das sind die einzigen drei Verse, wo man dieses interessante Wort im Neuen Testament sieht. It's the word Abba. Das ist dieses Wort Abba. And it's very interesting because you don't see it in the Old Testament in this sense. Ist interessant, weil dieses Wort sieht man im Alten Testament nicht. It's something that was reserved for you and I. Das war etwas, was für dich und mich vorbereitet ist. And it's amazing because it says in Galatians 4. Denn in Galater 4 steht. Now just follow with me here. Und jetzt folgt mir nach. That the Spirit of God was put in us. Dass der Geist Gottes in uns gelegt wurde. And that Spirit within us cries out, Abba, Father. Und dieser Geist in uns schreit, Abba, Vater. Then as we read in Romans 8:15. Und in Römer 8:15 lesen wir. We have received the Spirit of adoption. Haben wir den Geist der Sohnschaft empfangen. And then it says, whereby we cry, Abba, Father. Und dadurch rufen auch wir, Abba, Vater. And it's interesting because Jesus, in the greatest trial of his life. Und es ist interessant, weil Jesus im größten Schwierigkeiten seines Lebens. He should have been dead by now. Jetzt sollte er tot sein. And this is the only time he says it. Und zu dieser speziellen Zeit ruft er es aus. He says, Abba, Father. Und er ruft Abba, Vater. Now it's amazing because what this means. Weil das bedeutet, it's a term of endearment. Ein Das ist ein Ausdruck, mit dem man Gott sehr persönlich macht. Because now not only were we brought into his family, weil jetzt sind wir nicht nur Teil seiner Familie. Now he initiates to us. Jetzt initiiert er zu uns. And he says, I am not just your father. Ich bin nicht nur dein Vater. Because father speaks of the Almighty God. Denn Vater spricht über den allmächtigen Gott. All powerful. Allmächtig, all-knowing, allwissend, the king of the kingdom, der König der Könige. But the amazing thing is you know what Abba means? Aber weißt du, was Abba heißt? I think about my dad. Ich denke nach über meinen Vater. And you see, Abba means, und der Abba heißt dad. Papa. Yeah, Papa. Heißt Papa. For you it's Papa. Für uns in Österreich wird das Papa For me heißen. It was dad. In Amerika würde das Vater heißen. But then it changed to Pop. Aber mit der Zeit hat das einfach Pop geheißen. And the amazing thing was, und das Unglaubliche war, is that I was very fortunate, I really was. Ich war sehr, sehr glücklich, because, and I didn't know this growing up, weil ich wusste das gar nicht zu schätzen, während ich aufwuchs. But I had a great dad. Aber ich hatte einen großartigen Vater. A lot of times he didn't know how to show how good he was. Oftmals wusste er nicht, wie er es zeigen sollte. But the amazing thing was, aber das Unglaubliche war, is, you know, every time I opened the refrigerator door as a kid, aber jedes Mal, wenn ich den Kühlschrank aufmachte, there was food in it. Da war Essen drin. And he never was saying, hey, you owe me. Und er hat niemals gesagt, hey, du schuldest mir. I never ever saw a bill for the electricity in the house. Ich habe nie irgendwann Rechnungen bekommen für die Elektrizität im Haus. He never asked me for money every time he drove me somewhere. Er hat mich niemals um Geld gebeten, wenn er mich wohin geführt hat. It was his job. Das war seine Aufgabe. So I thought. So dachte ich. It's your job. Das ist deine Aufgabe, Papa. But it's amazing because when you and I have been adopted into the family of God. Aber es ist unglaublich, wenn du und ich in die Familie Gottes adoptiert wurden. It specifically says that we have been adopted as adult sons. Es steht spezifisch, dass wir als erwachsene Söhne adoptiert wurden. And not only that, now let's turn with one more verse here. Und jetzt wollen wir uns noch einen Vers anschauen. In John chapter 15. Im Johannesevangelium 15. Jesus is talking to his disciples. Jesus spricht zu seinen Jüngern, Johannes 15. John 15. Johannes 15. Verse 15. Vers 15. No longer do I call you servants. Ich nenne euch nun nicht mehr Sklaven. For a servant does not know what his master is doing. Denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. And if you have a pen, underline this. Und wenn du einen Stift hast, dann mach einen Strich drunter. But I have called you friends. Euch aber habe ich Freunde genannt. For all things that I heard from my Father, I have made known unto you. Weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. You see, when I was growing up as a child, als ich aufwuchs als Kind, you know how it is, I'm pretty much clueless. Du hast ja keine Ahnung vom Leben. Okay, for me, up the street, two houses. Also für mich, die Straße zwei Häuser rauf. At the Kachabibi's house, I played basketball. Dort spielt man Basketball. Down the street and up the corner. Hinunter die Straße um die Ecke. Up at the Di Giacopo's, a lot of Italians. Da gibt's einen Italiener. I played football up there. Dort habe ich Fußball gespielt. If I went swimming, it was in my backyard. Schwimmen konnte ich im Swimmingpool hinten, okay, hinter dem Haus. All that was my life. Das war mein Leben. My father really never gave me money. Mein Vater hat mir zwar niemals Geld gegeben, but he provided for me. Aber er hat gesorgt für mich. And then you know how it is when you get older. Und wenn du älter wirst, you get to those know-it-all years. Dann kommst du diesen Jahren, wo du alles besser weißt. 14, 15, 16 years old. 14, 15, 16 Jahre alt. And you know everything. Und alles weißt du besser. And your parents don't know anything. Und deine Eltern Die haben it's keine like, Ahnung. You look at them like they're from another planet. Du schaust sie an, als wären sie von einem anderen Planeten. Because they sure don't think like you. Weil sicherlich denken sie nicht so wie and, du. And they don't know anything about life. Und natürlich haben sie keine Ahnung über das Leben. I mean, they try to tell you things like it's like I don't care about the details. Die sagen, mir sind doch die Details völlig egal. You know, when you're 15 years old, you're gonna go and conquer the world. Wenn du 15 Jahre alt bist du bereit, die Welt zu erobern. Well, somebody says, well, how are you gonna do that? Du fragst, wie willst du das tun? I don't care about that. I'm just gonna do it. Mir ist doch völlig egal, wie ich werde it's einfach how tun. We think. Das ist wie wir denken. It's like unfortunately our testosterone or our hormones. Unsere Hormone have the better of our brain. Haben unser Hirn so in Besitz genommen. Then something amazing happens. Und dann passiert etwas Unglaubliches. We hit about 22, 23 years old. Wir werden etwas älter, so 22, you know, 23. I remember I was so excited about moving out on my own. Oh, ich war so aufgeregt darüber, raus aus dem Haus zu kommen. I can't wait. My parents won't be bugging me anymore. Ich kann nicht warten, meine Eltern können mir endlich nicht mehr auf die Nerven gehen. I can leave my room a mess. Ich kann mein Zimmer völlig in Unrat lassen. I can do all these things and they won't be around. Oh, und ich kann tun, was ich will und die Eltern können mir nicht sagen, was I'll ich tun muss. Have fun all the time. Die ganze Zeit wird nur Spaß sein. And then you go out and you move in with your buddies. Und dann ziehst du aus dem Haus und du ziehst ein gemeinsam mit deinen Freunden. And for me, I ended up moving 2000 miles away, which und ich bin damals 2000 Meilen weggewohnt. I moved from New Jersey all the way to Arizona. Ich bin von New Jersey von der Ostküste in den Westküste gefahren. And I didn't think about this. Und ich habe nicht danach gedacht. But when things, I couldn't run home with mom and dad every day. Aber ich konnte natürlich nicht mehr zu meiner Mutter und zu meinem Vater laufen. I couldn't raid the refrigerator. Ich konnte natürlich auch keinen Kühlschrank ausleeren, plündern. I couldn't bring my dirty clothes home for mom to wash. Und ich konnte meine schmutzige Kleidung nicht nach Hause bringen zu meiner Mutter. And all of a sudden, it was amazing realization. Und plötzlich war das eine unglaubliche Offenbarung. Why is there no food in the refrigerator? Warum ist der Kühlschrank leer? Sheesh, I forgot about that. Ah, das habe ich vergessen, muss einkaufen. And you mean I have to pay to get my clothes washed? Und ich muss zahlen, dass meine Kleider gewaschen werden? It wasn't like that at home. Zu Hause war das nie so. You mean I have to put my own gas in my car? Und ich muss mein eigene Benzin kaufen fürs Auto. And so I was there for a year. Dort war ich nun in Arizona für ein Jahr. And I learned some big lessons. Und ich habe dort ein paar große Lektionen gelernt. So I came back home to visit mom and dad. Also ich kam zurück und habe meine Eltern besucht. And it was really nice because they asked me to stick around for a while. Und es war sehr schön, weil sie haben gesagt, whoa. Matt, warum bleibst du nicht ein bisschen? Now I had an amazing value on. I put an amazing value on the food in the refrigerator. Und plötzlich war das Essen im Kühlschrank nicht mehr selbstverständlich. The roof over my head. Und das Dach über dem Kopf. You know, all those mom actually did my laundry. Und meine Mutter hat tatsächlich auch meine Kleidung gewaschen. And so I came and I was spending some time with my friends. Und ich kam nun und ich habe Zeit mit meinen Freunden verbracht. The very first night I got back. Und die erste Nacht, in der ich zurückkam. And I'm sitting around with all of my friends who still lived at home. Und ich sitze herum und rede mit meinen Freunden. And I remember just thinking, oh my gosh. Es kommt mir. And look at my friends saying you looking at them thinking you have no idea what life is like. Und ich schaue sie an und ich denke mir, ihr habt keine Ahnung, wie das Leben außer diesen vier Wänden ausschaut. You have had it so easy this year. So einfach habt ihr es gehabt. Oh. And so it was an amazing eye opener. Und das war für mich ein unglaublicher eine Öffnung. And all of a sudden I started respecting my parents. Und ich habe plötzlich begonnen, meine Eltern zu achten und schätzen. And I realized how hard it was for dad to keep the family together. Und ich erkannte, wie schwer es für meinen Vater war, die Familie zusammenzuhalten. And so the first thing here, das erste is that the first I started respecting my father. Habe ich meinen Vater begonnen zu respektieren. Now the amazing thing is, das Unglaubliche daran ist, is that we can relate this to our spiritual father. Dass wir auch das zu unserem geistlichen Vater beziehen können. Because not only have we been adopted into the family, denn nicht nur wurden wir in die Familie adoptiert, we have full rights and privileges. Wir haben volle Rechte und Privilegien. And the most important thing about this, und das Wichtigste daran, is that, and if there's anything I could drive home tonight to you, und wenn es nur dieser Punkt ist, den ich heute euch mitgeben kann, is this one statement, ist dieser Satz: You have power in prayer. Ihr habt eine Macht im Gebet. You have power in God's presence. Ihr habt Kraft in der Gegenwart Gottes. And that's what God has done for you and I. Und das hat Gott getan für dich und mich. Because in Romans 8, when it says that we have become adopted, weil in Römer 8, wenn steht, wir sind adoptiert worden, as adult sons, als erwachsene Kinder, that means that we have full rights and privileges to our inheritance. Das heißt, dass wir volle Rechte und Privilegien haben gegenüber unserem Erbe. And not only that, und nicht nur das, but just like it says in John 15, sondern wie auch steht in Johannes 15, the Father has made us a friend to him, dass der Vater uns gemacht hat zum Freund des Vaters. And we can ask that amazing question, und wir können diese unglaubliche Frage fragen, why? Warum? You know, when you're 3 years old, wenn du 3 Jahre alt bist, 5 years old, oder 5 Jahre alt, you might ask why. Dann fragst du vielleicht, warum deine Eltern, and you don't really get an answer. Und man bekommt wahrscheinlich keine and they don't Antwort. Really need to give you an answer. Und wahrscheinlich brauchen sie dir auch keine Antwort. It's amazing at that age. Zu diesem Zeitalter. It was so easy for me. I would say, I'm the father. That's why. Ich bin der Vater. Deshalb. I'm dad. Ich bin euer Papa. You're my child. Du bist mein Kind. Just do it. Mach einfach, wie ich dir sage. But then at 13, 14 and 15. Wenn man dann älter wird mit 14, 15. Try to say that to him then. Versuch es dann zu sagen. But you know what the amazing thing is? Weißt du, was das Unglaubliche ist? Don't ever say that to your children. Sag das deinen Kindern nicht. Number one, it doesn't work. Erstens, es funktioniert ja sowieso just build nicht. A bigger wall. Das macht nur noch eine größere Wand. Because they're at a place where they need to know why. Zu diesem Alter müssen sie genau wissen, warum. Reasonably what they could understand anyway. Zu ihrer Kapazität natürlich. And the Father does the same for you and I. Und der Vater tut das auch für dich und mich. Because he so much desires to fellowship with us. Weil hat großen Wunsch, mit uns Gemeinschaft zu haben. You see, I remember when I finally was embarking on a whole new adventure in my life. Als ich schließlich bereit war, ein neues Abenteuer in meinem Leben zu beginnen. And I had graduated Bible college. Und ich war mit der Bibelschule fertig. Just starting my family. Und habe gerade begonnen mit meiner Familie. And I remember I'm the youngest of 5 boys. Und ich bin der jüngste von 5 Buben. I was beat into submission my whole life. Und ich habe, what does that mean? I was beat into submission. Aha, my whole ich wurde, life. Wurde mein ganzes Leben in Unterordnung gezwungen. The back seat in the car was always mine. Also der Rücksitz im Auto war immer, der gehörte immer mir. I was the recipient of all hand-me-downs. Ich war der Empfänger von allem, du kommst später dran. When we were kids, my 2 brothers and I, we all slept in the same big bed. Also mein Bruder und ich schliefen im selben großen Bett. And we believed in boogeymen. Wir haben geglaubt im Boogeyman. They came out of the closet at night. Aha, das sind kleine Männchen, die kommen aus dem and Schrank. Guess where my brothers made me sleep. Und jetzt rate mal, wo ich schlafen musste. The closest to the closet. Natürlich ganz nahe dem Schrank. If they were going to get anybody, they were going to get Matt first, so that's okay. Weil wenn diese Boogeymen herauskommen, werden sie natürlich den Matt zuerst fressen. We don't like him anyway. Wir mögen ihn sowieso nicht. He's das, just a pain in the neck, have er around. Ist sowieso nur, geht uns so am Nerv. It was a rough life. Das war ein anstrengendes Leben. Anyway. No, it wasn't, it was fun. Es war Spaß natürlich. But anyway, the amazing thing is, das Unglaubliche daran, is I was embarking on this whole new life. Ich habe nun mich bereit gemacht für diesen gewaltigen Schritt. Und ich kam zu dieser Überzeugung oder Offenbarung, dass mein Vater eine relativ gute Arbeit geleistet hat. And so it was The whole family was together. Die ganze Familie war gemeinsam. And I said something I had never said to my dad. Und ich sagte meinem Vater etwas, was ich ihm nie vorher gesagt habe. I said, Dad, sagte Papa, can you and I go and have a talk? Können wir nur spazieren gehen und ein bisschen plaudern? Now, where I grew up, you just didn't do that. Wo ich aufwuchs, da machte man sowas so nicht. The whole family was like, whoa. Die ganze Familie war. Now I was just like, man, Dad, you did a great job. Ich wollte meinem Papa einfach nur sagen, Papa, du hast großartige Arbeit geleistet. Mom still loves you. Die Mama liebt dich noch immer. And you still love Mom. Und du liebst noch immer die Mama. And you know, it's amazing. Und das ist unglaublich. And so I said to him this amazing thing. Und ich sagte ihm diese Sache. I said, Dad, how'd you do it? Papa, wie hast du das angestellt? I mean, how did you do it? Wie hast du das geschafft? And so the first thing was is I valued my relationship with my dad. That's the first thing. Also das erste, ich habe die Beziehung mit meinem Vater sehr geschätzt. Number two, I was very grateful for all that he had done for me. Zweitens war ich sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat. And he was a great example. Und er war ein großartiges Beispiel. And I wanted to learn everything I could from him. Und ich wollte alles lernen von ihm, was mir nur möglich war. Because I was really scared about the new future. Denn ich hatte Angst vor der Zukunft, die kommt. Und ich brauchte Hilfe. Now we had a long talk and I'll never forget that. Und wir hatten eine lange Zeit gemeinsam und ich vergesse das nicht. But 6 months later I got a phone call from my mom. 6 Monate später bekomme ich einen Anruf von meiner Mutter. And she said something to me I will never forget. Und sie sagte mir etwas, was ich nie vergessen werde. She said, you have no idea what you did to your dad when hast keine Ahnung, was du deinem Vater, was das bedeutet hat für deinen Vater. When you asked him his advice, als du seinen Rat gefragt hast. You just sent Dad into orbit. Du hast den Papa einfach irgendwo in den Himmel gesandt. He was so proud of you. Er war so stolz auf dich. And the amazing thing was, is that was the day that my dad became my friend. Und das war der Tag, an dem mein Vater mein Freund wurde. And you see, the Father in heaven, der Vater im Himmel, did everything for you and I, hat für dich und mich alles getan, so that we could be his friend. Dass wir sein Freund sein können. The problem is we get so stuck in that he is the Father. Aber wir sind so festgefahren in darin, dass er unser Vater ist. I mean, with my dad, I never said, "Oh, Father, how are you?" Ich, als ich ein Kind war, bin ich gesagt zu meinem Vater, wie geht's dir heute? I never said, "Oh, Father, can I have the keys to the car?" Ich habe nicht gesagt, Papa, kann ich die Schlüssel zum Auto haben? He was my dad. I loved him. He loved me. Er war mein Papa. Ich liebte ihn. Er liebte mich. And I knew I could ask. Und ich wusste, ich konnte ihn darum bitten. He could say no, but I knew I could ask. Er konnte nein sagen, aber ich konnte ihn zumindest darum bitten. But I was so amazed because just in the last few weeks. Ich war so erstaunt, denn in den letzten Wochen gerade. I was studying these portions about the Abba Father. Habe ich diese Schriften studiert über den Abba Vater. And how important the Abba Father is in your life and in mine. Und wie wichtig der Abba Vater für dich und mich ist in meinem Leben. Last week or so. Und in der letzten Woche. I started literally in my prayer times. Habe ich in meiner Gebetszeit. And it's great because I live about 15 minutes from here. I walk. Und weil es ist großartig, ich wohne etwa 15 Minuten von hier. Ich and gehe. Around, und es ist niemand mit mir. I start praying out loud. Bete ich laut. Something I never really did a lot before. Dinge, die ich nie getan habe vorher. And then I started saying, Dad. Und ich sage, Vater. I really need to talk to you. Ich muss mit dir sprechen. And it was amazing because I started cultivating this real. I wanted to be more personal with my father than ever before. Denn ich wollte persönlicher sein mit meinem Vater als jemals zuvor. Because I remember this one thing. Denn ich erinnere mich an das eine. That after that time, when my mom called me up. Nach dieser Zeit, nachdem meine Mutter mich angerufen hat. Every time after that. Jedes Mal nachher. My dad and I, we always had a great time together. Hatten mein Vater und ich immer eine großartige Zeit gemeinsam. Now, for a long time, he didn't understand this Christian thing that I was doing. Für lange Zeit hat er diese christliche Sache nicht verstanden. But he loved me. Aber er hat mich geliebt. And because I honored him. Und weil ich ihn geehrt habe. And that's another principle here. Und das ist ein weiteres Prinzip hier. About making God your friend. Dass man Gott zu seinem Freund macht. This is what it says in the end of Psalm 91. Und das steht am Ende vom Psalm 91. Because he honors me. That's God talking about you and I. Weil er mich ehrt. I will honor him. Werde ich ihn ehren. I will set him on high. Und ich werde ihn erhöhen. And then it says this, because he knows my name. Weil er meinen Namen kennt. And it's not just Father. Und es ist nicht nur Vater. He knows me as Dad. Er kennt mich als Papa. And so after that, my father and I had a great time. Und danach hatten mein Vater und ich eine großartige Gemeinschaft. One day I was visiting him. He lived in Arizona. Und ich habe ihn einmal besucht in Arizona. He said this amazing statement. Und er sagte mir diese großartige Sache. He said, "You know, I wish the friendship that I have with you." Ich wünschte, dass die Freundschaft, die ich habe mit dir, I could have with your brothers. Könnte ich auch mit deinen Brüdern haben. They just look at me as dad. Die schauen mich nur als ihren Vater an. And I so much want to be their friend. Und doch will ich ihr Freund sein. And you know how that warmed my heart. Und das hat auch mein Herz gewärmt. And he's gone home to be with the Lord. Und er ist schon jetzt beim Herrn. But you know, I have such fond memories of those last years with him. Aber ich habe so wertvolle Erinnerungen von dieser Zeit mit ihm. Because he was my friend. Weil er mein Freund war. And when we make the Lord our friend, und wenn wir den Herrn zu unserem Freund machen, then I love what it says. I believe it's in Psalm 16. Und ich glaube, das steht im Psalm 16. Says, my meditation of him will be sweet. Da wird mein Nachdenken über ihn süß sein. Now anyway, in this prayer walk with God, in dieser Gebetszeit mit Gott, now I started to tell, ask, I started calling him Dad. Also ich habe ihn nun Papa genannt. I started really asking specific things. Habe ich nun um ganz spezifische Sachen gebeten. And it was amazing because a couple days ago I'm going to share something with you. Denn vor ein paar Tagen, das werde ich euch mitteilen. That happened to me a couple days ago. Das ist mir eben vor ein paar Tagen passiert. Maybe this will help you. Und das wird euch vielleicht helfen. Have you ever gotten some information or a phone call or a letter in the mail that just takes your legs out from underneath you? Habt ihr jemals einen Brief bekommen oder irgendwie was gelesen, was euch völlig von den Füßen warf? It's like things are going great, hallelujah, oh boy, hallelujah, things are going good. Dinge laufen einfach wunderbar und man freut sich. And you get a phone call. Und dann ruft jemand an. And it's like, wow. Und das wirft dich um. What just happened? Und man taumelt in Verwirrung. Something or a letter in the mail. Letters in the mail sometimes are really brutal, aren't they? Manchmal sind Briefe im Briefkasten brutal. In America, the worst letters in the mail. In Amerika sind die schlimmsten Briefe. Come from the Internal Revenue Service. Kommen von der IRS, von der tax people, government. Na, Steuer, von der Steuerbehörde. Yeah, whatever it is here. Die Steuerbehörde. But I have lost sleep over those letters. Aber diese Briefe haben mir den Schlaf geraubt. They have definitely taken my legs out from underneath me. Die haben oftmals schon mir den Teppich unter den Füßen weggezogen. And so you understand what happens. Du verstehst, was passiert. And so it was amazing because I got this phone call. Also jemand ruft mich an. And then I walked out of here. Und ich bin hier rausgegangen. And I remember saying, "Dad, I need your attention right now." Und ich sagte, Vater, ich brauche deine Aufmerksamkeit jetzt. Dad, I need you right jetzt now. Jetzt brauche ich deine Aufmerksamkeit. And you know, it's amazing when you read the Amplified Bible. Und wenn man die erweiterte Bibelfassung liest, there's in a lot of times in the Psalms it says that David said, "I require your presence, God." Sagt David das zu Gott, dass er seine Gegenwart bedarf. Not only do I want it, nicht nur, dass ich sie will, God, I'm demanding it. Ich verlange sie. And the amazing thing was, as I said, Lord, und ich sagte, what do Herr, I do with this information now? Was tue ich jetzt mit what dem? Do I do? Was tue ich damit? I mean, I'm going this way. It seems like this information is just kind of changing the whole course. Und ich gehe diese Richtung und jetzt scheint, dass das alles verändert. So about 1 minute from my flat, also eine Minute weg von meiner Wohnung, I got this amazing verse, and you can turn it with me. 1 Peter chapter 1. Ist mir dieser besondere Vers eingefallen im 1. Petrus Kapitel 1. 1 Peter 1. 1. Petrus Brief Kapitel 1. It says, verse 13. In Vers 13. It says, therefore, gird up the loins of your mind. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Be sober. Seid nüchtern. And rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. But those first few words were what God kept on hammering me with. Aber die ersten paar Worte in diesem Vers hat Gott mir hinein. And I will just tell you, if you really seek God, und ich kann dir sagen, wenn du Gott suchst, Matthew 7:7, Matthäus 7:7, Luke 11:11, Lukas 11:11, James 1:5, Jakob 1:5. Literally, the promises says, if we seek Him, He will answer. diese Verheißungen sagen, dass wenn wir suchen, Gott antworten wird. Do we believe that? Glauben wir das? Well, Hebrews 4:2 in Hebräerbrief 4:2 steht, to mix faith with what we hear. Wir müssen glauben an das, was wir hören. So if we actually believe that, wenn wir es also glauben, and we say, God, I'm just standing on your word, und wir sagen, Gott, ich stehe auf deinem Wort, you know what he does? Come through. Dann handelt er. And so these words, therefore gird up the loins of your mind, Matt. Also, diese Worte. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, Matt. And so then I'm going, oh, what does that mean? Was heißt denn das nun? What in the world does that mean? Was heißt denn das? And it was amazing because I spent another 20 minutes walking. Also, nun bin ich noch weitere 20 Nobody Minuten is around gelaufen. And I'm talking to God. Niemand schaut zu und ich spreche mit Gott. I said, Dad, what does it mean, Dad? I want to know what Was it means. Was heißt das denn, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung? So I finally went home and I started studying the verse. Und ich bin nach Hause und habe diesen Vers studiert. And then it was amazing because it was like the light bulb started going on. Denn plötzlich hat sich das Ganze aufgelöst. And in closing, I'm going to share this with you. Und ich werde das euch sagen heute. Because just to show you how specific God can be. Nur um zu zeigen, wie spezifisch Gott sein kann. Because this word gird up. Weil dieses Wort umgürten. It literally means to bind up. Das heißt zu binden. To control. Zu kontrollieren. To keep standing in one place. Auf einem Platz zu stehen. And in the English language. Und in der englischen Sprache. It's where you know there's this term called girdle. Da gibt's diesen Wort, dieses Wort Gürtel. And it's really funny. Das ist lustig. But I remember working with this one lady at a restaurant. Denn ich erinnere mich an diese Frau She in einem Restaurant. She was about 15 years older than me. Sie war 15 Jahre älter als ich. And I remember the very next day we were both at the same wedding. Und am